Liebe Familie Bektasch, liebe Initiative, liebe Freundinnen und Freunde, liebe solidarische Menschen, die heute hier sind. Mein Name ist Kutlu Yurtseven und es ist mir eine Ehre und ein Bedürfnis, heute auch im Namen der Initiative Herkes im Meden aus Köln zu euch sprechen zu können. Heute gedenken wir Burak Bektaş, der am 5.4. vor 10 Jahren aus dem Leben entrissen wurde und seiner Familie weggenommen wurde. In einem Interview mit Melek Bektaş habe ich gelesen, dass sie sagt, es ist schwer, die Erwartung aufrechtzuerhalten, dass die Wahrheit ans Licht kommt, dass der wahre Täter meines Sohnes ermittelt und verhaftet wird. Aber ich habe die Hoffnung. Und darum geht es. Die Hoffnung, die Wahrheit ans Licht zu bringen. Die Hoffnung, Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Und wir hoffen gemeinsam. Und für diese Hoffnung werden wir fordern. Wir werden nach Aufklärung schreien. Wir werden stören. Wir werden gedenken. Denn Gedenken heißt erinnern, aber Gedenken heißt auch kämpfen. Ja, kämpfen. Denn obwohl es so viele Hinweise und Indizien gibt, dass Burak Bektaş einem rassistischen Mord zum Opfer gefallen ist, sind die Behörden nicht in der Lage, das Offensichtliche anzugehen, das Offensichtliche einzugestehen und das Offensichtliche auszusprechen. Und vor allem in die offensichtliche Richtung zu ermitteln. Und darum hoffen wir, denn auch Hoffen heißt kämpfen, dass unser Kampf diese Hoffnung füllt. Denn Hoffen heißt auch nicht aufgeben, denn Hoffen heißt auch weiterzumachen, gemeinsam. In der Türkei gibt es ein Sprichwort, das Feuer brennt da, wo es hinfällt. Ateş düştüğü yere yakar. Und da, wo die Flammen hinfallen, da ist der Schmerz am größten und am intensivsten. Bei den Betroffenen, bei den Familien, den Hinterbliebenen und Überlebenden. Da ist der Schmerz am größten. Aber wir können gemeinsam versuchen, diese Flammen ein wenig einzudämmen. Es ist schwer, sich auszumalen, was Familie Bektaş nun jetzt seit 10 Jahren tagtäglich erleben und fühlen muss. Ja, und es ist auch schwer, die Flammen, die in die Familie Bektaş gefallen sind, einzudämmen. Aber wir können versuchen. Wir können versuchen, gemeinsam die Hoffnung von Melek Bektaş und Familie Bektaş zu unterstützen, zu stärken. Denn das macht Familie Bektaş, Melek Bektaş und die Initiative schon seit Jahren. Aus ihrem Schmerz schafft sie Kraft, um anderen Hoffnung zu geben, anderen Betroffenen, anderen Familien, anderen Hinterbliebenen, dass sie die Hoffnung nicht aufgeben. Melek Bektaş, Familie Bektaş, die Initiative vernetzt sich seit Jahren mit anderen Initiativen, mit anderen Betroffenen in Deutschland, um ein Netzwerk der Solidarität, der Menschlichkeit und des Widerstands zu schaffen, damit der Schmerz nicht nur dort brennt, wo die Flammen hinfallen. In euren Grußbotschaften zum Gedenken an Halit Yozgat, Jorge Gomenday und Mehmet Kubaschik sagt ihr, auch wenn wir nicht persönlich vor Ort sind, sind unsere Herzen vereint. Und unsere Herzen sind heute mit euch vereint. Danke, dass wir diese Botschaft euch senden konnten. Danke für die jahrelange Unterstützung. Und alle Herzen von der Initiative Herkes im Meden aus Köln schlagen heute für euch. Danke.